Zeuge Werner Schlager, Deutschland, Postbeamter, 38 Jahre, 139. Verhandlungstag, 25.02.1965. Wie alt sind Sie? 38 Jahre. Sind Sie verheiratet? Jawohl. Von Beruf? Postbeamter. Postbeamter, wohnhaft in? Dehme, Förderstraße 257. Sie sind der Sohn des angeklagten Schlages. Sind Sie bereit, eine Aussage zu machen? Ich bin bereit. Ich habe Sie ja vorhin belehrt über Ihr Aussageverweigerungsrecht. Nach Belehrung zur Aussage bereit. Herr Schlager, sind Sie bereit, einverstanden damit, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Herr Schlager, sagen Sie bitte, wann sind Sie denn zum Arbeitsdienst gekommen? Das war im Jahre 1943, Oktober oder November. Oktober oder November 1943. Und wohin wurden Sie denn da eingezogen? Nach Palugi bei Ziegenau. Bei Ziegenau? Ja. Und wie lange hatten Sie Arbeitsdienst zu verrichten? Im Februar kam ich wieder nach Hause. Im Februar 1943? 44. 44, Verzeihung, ja. Sind Sie nach Hause? Wo wohnten Sie damals? In Königsberg. In Königsberg. Sind Sie entlassen worden und nicht etwa gleich zur Wehrmacht einberufen? Nein, ich war in der Zeit bis zum Mai im Elternhause. Bis zum Mai waren Sie im Elternhaus? 15. Mai, genau. Bis zum 15. Mai. Und was geschah am 15. Mai? Da kam ich zur Wehrmacht. Und wohin? Nach Breda in Holland. Nach Breda in Holland? Ja. Und wo, zu welcher Einheit? Zur Marine. Zur Marine. Am 15. Mai. Und wie lange blieben Sie dort? Bis zu meiner Entlassung Juni oder Juli 1945. Juni oder Juli 1945. Ja. Und wo wurden Sie entlassen? In Wilhelmshaven. In Wilhelmshaven. Und wo waren Sie denn stationiert in der Zwischenzeit, also vom Mai 44 bis zum Juni 45? Da waren wir einmal zur Ausbildung bei der 13. oder 14. Schiffstammabteilung. Von da aus kamen wir, in Arnheim wurden wir eingesetzt, damals bei der Luftlandung. Dann kamen wir weiter. Waren Sie bei den Landeinheiten? Landeinheiten? Nein, bei der Marine. Ja, wir waren in der Ausbildung und sind dann anschließend zu diesem Einsatz nach Arnheim gekommen. Aha. Und wann waren Sie dort ungefähr zum Einsatz? Das war im September, die Luftlandung, glaube ich. Im September 44? Ja. Und wurden Sie dabei irgendwie verletzt oder verwundet? Nein, von da aus kamen wir nach Zeven oder Zeven bei Bremen und wurden zu einer Marinedivision aufgestellt, Infanteriedivision, und kamen nach Schleswig-Holstein nochmal zur Ausbildung. Von wann war das ungefähr? Ab September 44? Ja, September, Oktober kann das gewesen sein. Ja. Von da aus kamen wir nach Schleswig-Holstein zur Ausbildung. Und dann kamen wir nach Stettin runter zur Ostfront. Und wann war das ungefähr? Das kann im Januar gewesen sein. Im Januar 45? Ja. Und kam dann in Kriegsgefangenschaft? Von da aus wurde ich leicht verwundet, kam von Stettin aus nach Wilhelmshaven zurück. Aha. Und hatten da ein Kommando bei der Funkstation in Vosslapp bei Wilhelmshaven. Also Sie sind verwundet worden, sagten Sie, ja. Etwa im Anfang 45. Ja, Februar oder wann das war, kann ich nicht genau sagen. Februar 1945. Nach dem, was Sie mir jetzt gesagt haben, waren Sie vom Februar 44 bis zum 15. Mai 44 zu Hause. Meine Eltern, die bekamen Nachricht, dass er da unten ist, sind Mutter und Vater da runtergefahren, haben meinen Bruder besucht. Ja. Und wissen Sie noch, wann das ungefähr war? Das kann ich nicht genau sagen. Das war in der Zeit zwischen Februar und Mai. Kann April gewesen sein oder Anfang Mai. Genau, oder Anfang kann ich das Mai. Nicht sagen. Mhm. Und wissen Sie, ob Ihr Bruder auch mal nach Königsberg gekommen ist? Ja, mein Vater sagte, er hätte da mit dem Stabsarzt oder Oberstabsarzt gesprochen, dass er nach Königsberg verlegt werden sollte. Und das ist dann auch geschehen. Ja. Waren Sie da noch dort? Ich war noch da und habe mit dem Vater und dem Bruder besucht. Ja? Ja. Im Lazarett? Im Lazarett. Und kam dann am 15. Mai weg. Nach Breda. Nach Breda. Und hatte Ihr Bruder damals auch Ausgang? Konnte er Sie auch nach Hause bringen? Ja, er hat uns auch besucht, ne? Und da, glaube ich, habe ein Bild eingeschickt, wo unser Vater uns beiden aufgenommen hat. Habe ich gesagt, vielleicht ist das das letzte Bild. Nimm uns just noch beiden hier auf. Ja. Ja? Das ist es. Das war also das Bild, was der Vater von Ihnen beiden in der Wohnung in Königsberg gemacht hat. Jawohl. Vor Ihrer Einberufung zur Wehrmacht nach Breda. Ja. Das muss also gewesen sein im Mai 1944, ja? Ja. Stimmt das so? Ja. Und wieso konnte denn Ihr Vater diese Aufnahmen machen? War er denn nicht auch eingezogen? Der Vater war im Hause. Er hat ja eine Blinddarmoperation mitgemacht. Und in der Zeit zwischen Februar und Mai war ich im Hause, war Vater auch da. Wann? Ob das nun Februar, März oder April war, das kann ich nicht mehr sagen. Mhm. Ich kann mich nur an einen Zwischenfall erinnern. Da gingen wir beide mal aus, Vater und ich. Und in der Brandenburger Straße sagte Vater, pass mal auf, was jetzt kommt. Da kam ein Offizier von vorne, der ging vorbei. Auf einmal war der am Schreien, hey Sie von der Waffen-SS, können Sie mich grüßen? Und der Vater blieb stehen, er kam zurück. Ja, er machte einen großen Krach dabei, nicht? Das war genau vor einer Polizeiwache, die Polizei kam darauf, was hier los und so weiter. Da zeigte Vater eine Bescheinigung, dass er weder ein Koppel tragen darf, noch den rechten Arm heben darf. Hat er sich entschuldigt und ist dann weitergegangen. War denn in Uniform der Vater? In Uniform war, aber ohne Koppel. Ja. Von Seiten des Gerichts keine Fragen mehr. Von Seiten der Staatsanwaltschaft. Wissen Sie noch, wie lange Ihr Vater damals auf Urlaub in Königsberg war? Das war kein Urlaub, das war ein Genesungsurlaub. Genau, naja. Kann ich das nicht sagen, jedenfalls bis zu meiner Einberufung ist er da gewesen. Sprechen Sie bitte nur. Bis zu meiner Einberufung ist Vater da gewesen. Und ab wann? Das ist also der Endpunkt, bis zu Ihrer Einberufung. Wann Vater gekommen ist, kann ich nicht sagen, das war eine Zeit zwischen Februar und Mai. Mhm. Wissen Sie, ob er oder wie lange er vorher im Lazarett gelegen hat? Das ist schlecht zu sagen. Ich stand mit Vater jedenfalls im Oktober oder November in Korrespondenz mit ihm. Wir haben uns laufend geschrieben. Die haben sich laufend geschrieben, auch während meiner Arbeitsdienstzeit. Nur während der Arbeitsdienstzeit? Und vorher kann ich mich nicht erinnern, weil ich ja meine Prüfung im August machte als Geselle. Mhm. Haben Sie irgendwie in Erinnerung, dass Ihr Vater auch früher mal auf Urlaub schon in Königsberg war bei der Familie? Mein Vater war, wann? Das war, weiß ich nicht, war jedenfalls öfter in Urlaub. Er war öfters in Urlaub. Das war der normale... Der normale Erholungsurlaub. Ja, ja, ja. Aber da können Sie keine bestimmte Zeit mehr angeben. Das kann ich nicht sagen, nein. Und wissen Sie noch etwas darüber, von wo er dann zum Urlaub gekommen ist? Das heißt, wo er damals tätig war, ja, während des Krieges? Das kann ich nicht sagen. Sie haben doch gelegentlich mit ihm korrespondiert. Wo haben Sie denn die Briefe hingerichtet? Nach ins Lazarett, nach Laura Hütte, oder wie das heißt. Naja, er lag doch beispielsweise im Sommer 1941 bestimmt noch nicht im Lazarett in Laura Hütte. Wie der Ort hieß, er nun? Plock oder so ungefähr, danach Vater. Wie lange war er denn dort? Das kann ich nicht sagen. Mhm. Und als er in Auschwitz war, haben Sie dann auch mit ihm korrespondiert? Nicht oft. Nicht oft. Also Sie haben keine sicheren Erinnerungen sonst mehr, nur diese Geschichte mit dem Genesungsurlaub nach der Blinddarmoperation. Ja. Danke, ich habe sonst gar nicht. Herr Rechtsanwalt-Rabe. Herr Rechtsanwalt-Bürger, Dr. Fertig. Ja, Herr Schlage, ich habe die Antwort, die Sie gerade dem Herrn Staatsanwalt gegeben haben, auf die Frage, wie lange Ihr Vater im Lazarett lag, nicht richtig verstanden. Haben Sie da noch eine Erinnerung, wie lange Ihr Vater wegen dieser Blinddarmoperation im Lazarett war? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich während meiner Arbeitsdienstzeit mit Vater geschrieben habe und von Februar an, ob es nur Februar, März oder April gewesen ist, da war Vater ja schon im Hause. Denn im August habe ich ja meine Gesellenprüfung gemacht. Ob Vater da schon im Lazarett lag, das weiß ich nicht, denn ich musste mich ja mit meiner Gesellenprüfung beschäftigen. Während Ihrer Arbeitsdienstzeit haben Sie mit Ihrem Vater geschrieben? Jawohl. Und Sie sagten, Sie seien im Oktober oder November 1943 zum Arbeitsdienst gekommen. Ja. Wo haben Sie denn da hingeschrieben? Nach Laura Hütte, glaube ich, war das. Also muss er doch im Oktober, November schon im Lazarett gelegen haben. Ja, ja, das sowieso. Herr Rechtsanwalt Bürger, wollen Sie den Antrag unter dem Buchstaben A aufrechterhalten auf Einholung des ärztlichen Gutachtens? Ja. Ich sagte es schon bei unserer letzten Besprechung. Bezüglich der Beeidigung dieses Zeugen? Bei diesen Zeugen beantrage ich gemäß § 61 Ziffer 2 von der Beeidigung abzusehen. Auch abzusehen. Sonst werden Anträge nicht gestellt. Dann nehmen Sie bitte Platz.